drauf und dran, setzt aufs Posterdach den roten Hahn. Wir sind des Geiers scharfer Haufen, heia, hoho, und wollen mit Tyrannen raufen. Drauf und dran, setzt aufs Posterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Posterdach den roten Hahn. Du bist nix Besonderes, nur 0815. Und du tanzt vor dem Spiegel in Mutters Strümpfen. Du scheiß Kackvogel, Mann, dein Vater weint. Sein Sohn ist eine Hure und macht die Beine breit. Mit dem Schlagstock in der Hand siehst du mein wahres Ich. Und ich schlag dir ins Gesicht, bis deine Nase bricht. Hör auf zu heulen und steh wieder auf. Sei ein Mann, du Spast, und nimm dein Schicksal in Kauf. Glaub mir, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und du gehst zugrunde, wenn du dich falsch verhältst. Wenn du die falschen Leute versuchst anzupissen, schwimmst du unter Wasser mit Beton an den Füßen. Ihr kriegt von mir nicht ein Kommentar zu eurer Krüppel-Crew und eurem Agro-Star. Ihr kamt gekrochen aus dem Bauch einer Hure und geht zurück mit einem Kopf voller Kugeln. Voran, drauf und dran, setzt aufs Posterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Posterdach den roten Hahn. Das hier sind 6 mm reine Macht. Und ich trage meine Knarre nicht einfach nur Spaß. Niemand traut sich mir in die Augen zu schauen. Sie wissen genau, ich schlage auf Frauen. Ich mach keinen Hehl daraus, was ich bin. Ich drücke den Abzug und die Kugel fliegt. Schneller als du laufen kannst, schneller als du gucken kannst, drück ich dir den Stempel mit dem Siegel der Allianz. Es läuft wie von selbst, es heißt, dass ich der King bin. Ich fahr durch Senne bei Nacht und jeder grüßt den Kingpin. Jeder weiß Bescheid, dass in deiner Crew nur Keks sind. Und jeder hier hofft, dass ich es schaffe bis ins Fernsehen. Mann, ich will weg hier, raus aus dem Regen. Ich will raus aus diesem Ghetto und mein Leben leben. Hier kann ich nichts werden, außer Dealer oder Knasti. Ich will nicht so enden wie irgend so ein Spasti. Voran, drauf und dran, setzt aufs Posterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Posterdach den roten Hahn. Siehst meinen Schatten im Schein des Mondlichts. Das nächste, was du siehst, ist, dass dein Kumpel tot ist. Entscheide dich, gehst du rechts oder links, triffst du die falsche Wahl. Bist du der Nächste, der stirbt, und ich scheiß auf euren Sound, diesen ganzen Schwachsinn. Habt ihr ernsthaft geglaubt, dass man euch das abkauft? Ihr lädt Schwänze für Geld, weil euch das gefällt. Und euch jeder Affe dann erzählt, ihr hättet Talent. Dabei habt ihr kein Talent, sondern stöhnt wie Weiber. Und euer aufgesetztes Image glaubt euch sowieso keiner. Ich boost euch aus wie eine brennende Kerze, denn es gibt kein Entkommen vor der neuen deutschen Härte. Und sie kommt von oben wie ein Niederschlag, und sie schlägt euch nieder, so wie Bush den Irak. Wenn es eskaliert, bin ich meistens der Grund, weil ich immer noch rede, wenn die Mehrheit verstummt. Wir sind des Geiers scharfer Haufen, heia, hoho, und wollen mit Tyrannen raufen. Drauf und dran, setzt aufs Posterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Posterdach den roten Hahn.